TKKG Junior, Folge 20. Die gestohlene Stimme. Gabi bekommt von ihren Eltern Eintrittskarten für die Oper geschenkt. Wenig begeistert begleiten TKKG Herrn Glockner zum Konzert des gefeierten Opernsängers Le Mystique. Mit einer derart spektakulären Bühnenshow hatten sie absolut nicht gerechnet. Noch viel überraschender ist allerdings die Stimme des hochgelobten Opernsängers. Die klingt nämlich alles andere als bühnentauglich. Und als TKKG nach der Show auf den Weltstar treffen, stellt dieser schließlich eine unglaubliche Behauptung auf. Seine Stimme wurde gestohlen. Aber wie soll das gehen? Die vier Spürnasen finden schnell heraus, dass der Sänger seit einiger Zeit beunruhigende Drohbriefe erhält. Doch wer ist der Absender? Ein verrückter Fan? Schließlich stecken die vier so tief in ihren Ermittlungen, dass sie erst in letzter Sekunde merken, dass auch Gabis Vater in großer Gefahr schwebt. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist schon sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Ich kann langsam nicht mehr, Karl. Wie viele von diesen Luftballons muss ich denn noch aufpusten? Wieso aufpusten? Karl, was ist denn mit deiner Stimme passiert? Das ist nur das Helium aus den Luftballons. Ich habe doch noch extra eine Heliumflasche besorgt. Hast du diese ganzen Ballons etwa alle selber aufgepustet? Ja. Ich meine, ich wusste ja nicht, dass du eine Heliumflasche besorgt hast. Bleibt deine Stimme jetzt für immer so? Quatsch. Der Helium-Effekt hält nur vorübergehend an. Total ungefährlich. Na, da bin ich ja beruhigt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um alles für Gabis Geburtstagsüberraschungsparty vorzubereiten. Und wir müssen noch den Snacktisch aufbauen und die Musikanlage anschließen. Und ganz ehrlich, deine Quietschstimme wäre dabei ein bisschen nervig gewesen. Ich find's lustig. Ist doch total abgefahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben trotzdem keine Zeit zu verlieren. Herr Glockner konnte Gabi nur für kurze Zeit unter einem Vorwand aus dem Haus locken. Die könnte jede Minute hier auftauchen. Und dann war's das mit der großen Überraschung. Apropos beeilen. Wo steckt eigentlich Klößchen? Der wollte noch einen Schokoladenspringbrunnen besorgen. Na, hoffentlich ist er da nicht reingefallen. Oh! SMS von Herrn Glockner. Was schreibt er denn? Ah, okay. Er schreibt, dass sie jetzt die Eisdiele verlassen haben und in ein paar Minuten hier aufkreuzen werden. Oh, dann sollten wir dringend einen Zahn zulegen. Du übernimmst die Ballons und ich die Musik. Ei, ei, Captain. Während die beiden Freunde in Windeseile die letzten Vorbereitungen für die Überraschungsparty trafen, stieg Gabi ins Auto zu ihrem Vater. Sie überlegte betrübt, was sie nun mit dem angebrochenen Geburtstagstag anfangen sollte. Das war das größte Spaghetti-Eis, das ich jemals verdrückt habe. Danke, Papi. Gern geschehen. Und mein kleiner Geburtstagsspatz ist wirklich nicht traurig, dass wir heute keine große Party veranstalten können? Papi, ich bin doch kein Baby mehr. Du kannst nichts dafür, dass du so viel um die Ohren hast. Und Omis Gesundheit ist tausendmal wichtiger als so eine alberne Geburtstagsparty. Hast du denn schon mit Mama telefoniert? Klar, Sie hat gleich heute Morgen angerufen und mir gratuliert. Sie kommt erst wieder nach Hause, wenn Omi mit dem Gips wieder einigermaßen laufen kann. Und das kann dauern. Ein Beinbruch in Omis Alter ist kein Pappenstiel. Stimmt. Aber ein Geburtstag ohne Geburtstagsparty ist kein Beinbruch. Mach dir also um mich mal keine Sorgen. Oskar und ich werden den Tag schon irgendwie rumkriegen. Nicht wahr, mein Süßer? Gabi hatte natürlich geflunkert, weil sie nicht wollte, dass ihr Vater ein schlechtes Gewissen hatte. Aber ein bisschen traurig war sie schon. Besonders, weil auch ihre Freunde keine Zeit hatten, ihren Geburtstag mit ihr zu feiern, weil sie angeblich alle ganz wichtige Dinge zu erledigen hatten. Dass diese wichtigen Dinge nichts anderes waren, als eine super tolle Überraschungsparty für Gabi vorzubereiten, während sie mit ihrem Vater in der Eisdiele ein Spaghetti-Eis verdrückte, davon hatte sie nicht die geringste Ahnung. Tim und Karl hatten unterdessen ihre Deko-Arbeiten beendet und betrachteten zufrieden das Ergebnis. So. Geschafft! Sieht echt cool aus, finde ich. Super cool! Das Deko-Team kann stolz auf sich sein. Na los, schlag ein, Partner! Tim, ich glaube, sie kommen. Ich habe jemanden im Vorgarten gehört. Okay, dann ab in Deckung, hinter das Sofa. So blöd, dass Klößchen immer noch nicht da ist. Nützt ja nix. Gabi wird trotzdem Augen machen. Psst, sie kommen durch die Haustür. Auf drei? Auf drei. Eins, zwei, drei! Alles Gute zum Geburtstag! Hey Leute! Du? Klößchen? Bin ich zu spät? Das kann man wohl so sagen. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Wir hätten deine Hilfe gut gebrauchen können. Und Gabi kann jeden Augenblick eintrudeln. Hä? Gabi! Was macht ihr denn hier? Ui. Wow, ist das alles für mich? Mann. Habt ihr jemand anderen erwartet? Ich hatte euch doch eine SMS geschickt, dass wir auf dem Weg sind. Ist die nicht angekommen? Doch, ist sie. Aber das mit der Überraschung hat trotzdem nicht hingehauen. So ein Mist. Ach. Was redest du denn da, Tim? Ich könnte kaum überraschter sein. Und ist das... ist das etwa ein Schokoladensprengbrunnenklößchen? Ja, so einen hast du dir doch schon immer als Party-Highlight gewünscht. Es hat ein bisschen länger gedauert, den zu besorgen. Mhm. Darum bin ich zu spät dran und hab die ganze Überraschung vermasselt. Papalapap, das ist die schönste Geburtstagsüberraschung ever. Wirklich? Na klar. Was könnte man sich Schöneres vorstellen als drei großartige Freunde, die keine Kosten und Mühen scheuen, um einem so eine schöne Geburtstagsüberraschung zu bereiten? Hast du nicht noch jemanden vergessen? Dass du der tollste Papi der Welt bist, das weiß doch wirklich jeder. Aber du hast mich ganz schön an der Nase rumgeführt. Entschuldige. Und du hast bei dem kleinen Täuschungsmanöver sehr überzeugend mitgespielt, Oskar. Ach Leute, ihr seid einfach die Besten. Und du bist die Beste. Also dann auf drei. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Gabi! Happy Birthday to you! Okay, das üben wir besser nochmal. Oh ja. Danke, danke, danke, Leute. Aber jetzt probiere ich mal eine ordentliche Portion flüssige Schokolade aus dem coolen Schokoladenbrunnen. Kommt sofort, verehrtes Fräulein. Na bitte. Da hatte sich Gabi also ganz umsonst Sorgen gemacht, dass ihr Geburtstag in diesem Jahr eher trübsinnig ausfallen würde. Ihre Freunde und ihr Vater hatten sich richtig ins Zeug gelegt, um ihr eine super tolle Überraschung zu bescheren. Sie hatten wirklich für alles gesorgt, was zu einer ordentlichen Geburtstagsparty dazugehört. Und damit nicht genug. Tim, Karl und Klößchen hatten sogar noch ein Geschenk für sie besorgt. Ein paar super coole Kopfhörer in ihrer Lieblingsfarbe. Wow, das wäre doch echt nicht nötig gewesen. Die sind ja der absolute Oberhammer. Die besten, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Ja, total guter Sound. Der Mann im Laden meinte, dass man beim Hören fast das Gefühl hat, live vor der Bühne zu stehen. Ihr seid wirklich verrückt. Die müssen noch ein Vermögen gekostet haben. Naja, dein Papa hat uns da ein bisschen geholfen. Mhm. Ihr seid mir vielleicht eine Verschwörerbande. Vielen, vielen Dank. Ich bin echt überwältigt. Die Überraschungsparty und dann noch diese teuren Kopfhörer. Das ist fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Na, wenn das so ist, hebe ich mir diese Kleinigkeit vielleicht doch lieber bis Weihnachten auf. Soll das heißen, du hast auch noch ein Geschenk für mich? Nein, nein, nein, nicht so wichtig, Schatz. Lass uns einfach weiter feiern. Nein, ich muss erst wissen, was in dem Umschlag ist, den du da in der Hand hältst. Das würde mich allerdings auch interessieren. Mich auch. Und mich erst. Meint ihr diesen Umschlag hier? Ja. Ach so, ja. Also, da ist noch eine Kleinigkeit für dich drin. Obwohl, eigentlich ist es eher ein Gruppengeschenk für uns alle. Oh, was? Echt? Ja, aber das kann, wie gesagt, auch noch warten. Also. Kann es nicht. Oh, bitte, Papi. Verrat mir endlich, was in dem Umschlag ist. Na schön. Also, liebe Gabi, deine Eltern wünschen dir nur das Beste zu deinem Geburtstag. Und weil uns deine Liebe zur Musik natürlich nicht entgangen ist, habe ich mich mal etwas schlau gemacht, um herauszufinden, auf was die Kids von heute so stehen. Und, naja, sie selbst, bitteschön. Das sind Tickets für ein Konzert. Oh, ja. Was? Und für ein Meet and Greet mit dem Star des Abends. Star des Abends? Boah, das ist ja der absolute Hammer. Voll cool, Herr Glockner. Und da dürfen wir alle mit? Ja, na klar. Allein auf ein Konzert zu gehen, macht ja bekanntermaßen nicht so viel Spaß. Was ist ein Meet and Greet? Da triffst du dich nach der Show Backstage mit dem Künstler oder der Künstlerin. In der Garderobe. Wow, krass. Und wer ist das, den wir dann persönlich treffen werden? Le Mystique. Von dem habe ich noch nie gehört. Nope. Sagt mir jetzt auch gerade nichts. Was? Ihr habt noch nie von Le Mystique gehört? Ich fürchte nein. Aber du schon, Karl, oder? Leider nicht. Was macht er denn für Musik? Ich fasse es nicht, dass ihr den großen und geheimnisvollen Le Mystique nicht kennt. Die Frau am Ticketschalter meinte, dass er weltweit der berühmteste und angesagteste Operntenor ist, den es zurzeit gibt. Hast du eben Operntenor gesagt? Ja, wieso? Wir gehen also in die Oper? Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Och, jetzt macht nicht so ein Gesicht, Leute. Das wäre toll. Wart ihr überhaupt schon mal in der Oper? Ist das nicht voll öde? Ach, papalapap, Oper ist pure Leidenschaft und Energie. Ihr werdet begeistert sein. Naja, ich weiß nicht. Ist das nicht nur was für Omis und Opis? Also für so Leute in ihrem Alter? Küsschen. Oh, sorry. Nein, das ist schon okay. Obwohl tolle Musik keine Frage des Alters ist, Klößchen. Also, ich war noch nie in der Oper und bin sehr gespannt auf den Abend. Man sollte allem mal eine Chance geben. Allerdings. Ich weiß nicht. Komm, gib dir einen Ruck, Klößchen. Das wird bestimmt lustig. Vor allem, weil wir alle zusammen da sind. Stimmt. Naja, dann vielleicht. Naja, nicht alle. Ich befürchte, dass Oskar morgen Abend zu Hause bleiben muss. Hunde sind in der Oper nicht so gern gesehen. Wie gemein. Schade. Aber trotzdem, vielen Dank für das Geschenk, Papa. Ihr werdet sehen, das wird lustig. Wir machen uns alle schön schick und morgen Abend nach der Aufführung werdet ihr alle richtige Opernfans sein. Das verspreche ich euch. Seht es einfach als kleines musikalisches Abenteuer. Ein Abenteuer wird das auf jeden Fall. Zum Glück waren die Kinder Kommissar Glockners weisem Rat gefolgt und hatten sich für ihren Opernbesuch richtig in Schale geworfen. Trotzdem fühlten sie sich irgendwie fehl am Platz, als sie das beeindruckende Foyer des Opernhauses betraten und all die eleganten Herrschaften in ihren Abendroben sahen, die sich unterhielten und ein Gläschen Sekt schlürften. Ganz schön edel hier. Ja. Oh, guck mal, da sind unsere Nachbarn. Ja, piekfeine Gesellschaft. Vielleicht hätte ich mir doch lieber ein Hemd anziehen sollen. Ach was? Das weiße T-Shirt sieht super zu deiner schwarzen Jeans aus, Tim. Danke. Wenigstens trägst du keinen echten Pelz wie die Frau da drüben. Unmöglich. Wie kann man sowas nur anziehen? Echte Hunde darf man nicht mit in die Oper nehmen, aber Fell von Tieren schon. Ja, das ist voll die Diskriminalisierung von Cockerspanien. Diskriminierung heißt das Klößchen. Egal. Es ist auf jeden Fall kriminell, heutzutage noch echte Pelze zu tragen. Allerdings. Oh. Was war das denn? Das ist der erste Gong. Und was bedeutet der? Der Gong soll den Zuschauern sagen, dass die Show in Kürze beginnt und man sich schon mal auf seine Plätze begeben soll. Oh. Ah, okay. Dann sollten wir das tun. Wo sitzen wir überhaupt? Ich guck noch mal nach. Wow, wir sitzen ja richtig weit vorne. Das sind super Plätze. Ich wollte doch, dass euch nichts entgeht bei eurer ersten Opernaufführung. Los, auf geht's. Da lang. Jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Na, ich bin ja mal gespannt, ob uns das wirklich vom Hocker haut. Falls dir zu langweilig wird, ich schmuggel ein bisschen Schokolade mit rein. Nur für den Notfall. Du bist der beste, Klößchen. Ich weiß. Kurz nachdem die Kinder und Kommissar Glockner ihre Plätze eingenommen hatten, wurde das Licht im Zuschauersaal abgedunkelt und ein Mann im schwarzen Frack betrat den sogenannten Orchestergraben unterhalb der Bühne, verbeugte sich dann kurz in Richtung Publikum und hob seinen Dirigentenstab, um den Musikern das Zeichen zum Loslegen zu geben. Und wie das Orchester daraufhin loslegte. Als sich nach einer beeindruckenden Ouvertüre dann langsam der schwere rote Vorhang aus Samt hob, blieb ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Spucke weg. Eine Truppe von Tänzern in funkelnden Kostümen wirbelte zu einem Gewitter aus Lichteffekten über die Bühne. Wow, sowas habe ich wirklich nicht erwartet. Ganz schön was los da oben. Oh, ganz schön spektakulär. Allerdings, ich hätte mich gerade fast an meiner Schuppe verschluckt. Klößchen, nicht so laut. Oh, Entschuldigung. Fasziniert beobachteten die Kinder weiterhin das Geschehen auf der Bühne. Plötzlich brach die Musik schlagartig ab. Für einen Moment herrschte absolute Stille und nur ein einziger Scheinwerfer warf ein Licht auf eine bis dahin unsichtbare Tür an der Hinterwand der Bühne. Dann setzten die Schläge einer Trommel ein, die Tür öffnete sich wie von Geisterhand und unter den Trommelschlägen trat er auf die Bühne und schritt ganz gemächlich auf das staunende Publikum zu. Der große Le Mystique. Hat der immer diese Maske auf? Ja, das ist sein Markenzeichen. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht. Le Mystique ist dafür bekannt, dass noch nie jemand sein Gesicht gesehen hat. Wieso das denn? Ist der so hässlich? Psst, Leute. Nein, in Interviews, wo er übrigens auch immer die Maske trägt, hat er gesagt, dass er nur durch seine Stimme überzeugen will und ihm das Äußere dabei nicht so wichtig ist. Dann hat wirklich noch nie jemand sein Gesicht gesehen? Noch nie. Na, dann muss er ja wirklich ein hammermäßiger Sänger sein. Der Beste. Er wird euch umhauen, versprochen. Tja, da hatte Kommissar Glockner nicht zu viel versprochen. Steuermann, halt die Wacht! Steuermann, her zu mir! Das, was die Kinder zu hören bekamen, haute sie wirklich komplett um. Allerdings nicht so, wie sie es erwartet hatten. Denn als Le Mystique zu singen begann, waren sie, um es vorsichtig auszudrücken, ein wenig irritiert. Was ist das denn? Das klingt ja schrecklich. Ja, total. Dagegen ist Katzengejammer ja die reinste Wohltat. Das ist Opa? Hey, Papi, sag mal. Soll das so klingen? Ich weiß auch nicht genau. Ich muss gestehen, dass ich etwas überrascht bin. Und nicht nur Kommissar Glockner war überrascht. Das gesamte Publikum begann unruhig auf den Sitzen hin und her zu rutschen. Zum Glück gab es bei dem seltsamen Spektakel keine Pause und nach knapp 2 Stunden waren die Kinder endlich erlöst. Große Lust auf das Meet and Greet hatten TKKG nach diesem mageren Auftritt eigentlich nicht, aber da Gabis Vater dafür extra einen Aufpreis gezahlt hatte, wollten sie ihn nicht enttäuschen und machten sich auf den Weg zur Hinterbühne. seid ihr ja endlich. Ich warte schon seit 5 Minuten. Habt ihr eure Meet-and-Greet-Pässe dabei? Hi, ich bin Gabi und das sind meine Freunde Karl, Klößchen. Ja, freut mich. Ich bin Raffaela, die persönliche Assistentin von Le Mystique. Ich habe den Job erst seit kurzem und möchte ihn nicht euretwegen gleich wieder verlieren. Also, habt ihr die Pässe? Ja. Ist ja ein richtiger Sonnenschein. Hier sind sie. Okay. Ja, gut, dann folgt mir. Wir dürfen den Meister nicht noch länger warten lassen. Meister? Dass ich nicht lache. Le Mystique ist nach den Auftritten immer sehr erschöpft. Die Regeln kennt ihr? Was denn für Regeln? Regeln? Die stehen auf der Rückseite der Meet-and-Greet-Pässe nicht durchgelesen. Ich fürchte, das haben wir übersehen. Man darf sich Le Mystique nur auf maximal 2 Meter nähern, Fotos sind streng verboten, die Besucher dürfen keine lauten Geräusche in seiner Gegenwart von sich geben und selbst mitgebrachte Getränke dürfen nicht in der Garderobe verzehrt werden. Alles klar? Oh ja, der Kerl ist mir jetzt schon super sympathisch. Total. Darf ich Sie mal was fragen? Wenn's schnell geht. Singt dieser Le Mystique immer so, so außergewöhnlich... Schlecht? Ich verbitte mir eine so ungeheuerliche Äußerung und erwarte, dass ihr den Künstler mit Respekt behandelt. Oha. Le Mystique ist ein wenig erkältet. Dadurch kann auch die Stimme der größten Virtuosen mal etwas angegriffen klingen. Ich selbst habe ebenfalls Gesang studiert und weiß, wie schwer und strapaziös das Leben als Sänger sein kann. Okay. Und warum arbeiten Sie dann als Assistentin und stehen nicht selber auf der Bühne? Das geht dich überhaupt nichts an. Ruhe jetzt, wir sind da. Raffaela zog die Sicherheitskarte, die sie an einem Band um den Hals trug, durch einen Schlitz in einer schweren Eisentür. Da wären wir. Dann tretet mal ein. Oh, ganz schön fette Bude, wie alles rumsteht. Das ist die Garderobe des großen Le Mystique. Wow. Echt schick. Aha. Beeindruckend. Sind die Garderoben immer so geräumig? Natürlich nicht. Nur wahre Weltstars bekommen so eine. Bei dieser Garderobe handelt es sich um eine ehemalige Probebühne, die eigens für den Star umgebaut wurde, damit er seine Stimme unter perfekten akustischen Bühnenbedingungen aufwärmen kann. Na, das hat ja offenbar nicht so viel gebracht. Was sagst du? Ach, nichts. Schon gut. Ich habe langsam das Gefühl, dass dieser Le Mystique ganz schön einen an der Waffel hat. Stopp! Keinen Schritt weiter! Wie ein Blitz war Le Mystique hinter einem Vorhang hervorgeschossen. Er trug einen königsblauen Bademantel mit übertrieben viel Goldstickerei und natürlich seine Maske. Sie haben uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt, Herr... Le Mystique. Der große Le Mystique. Es tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe, aber dein leichtfüßiger Freund hier wäre fast auf eine Falltür getreten, die noch im Boden der alten Probebühne angebracht ist. Ein Sturz in 3 Meter Tiefe wäre ihm sicherlich nicht gut bekommen. Wohl kaum. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hatte Sie über die Regeln aufgeklärt, aber diese... Alles gut, Raffaela, meine Liebe. Das wäre dann erstmal alles. Aber soll ich nicht... Nein, danke. Du kannst gehen. Na ja, von mir aus. Man kann sich auch nicht recht machen. Ich muss mich für meine übereifrige neue Assistentin entschuldigen. Sie nimmt ihren Job wirklich sehr ernst und kommt dabei von Zeit zu Zeit etwas... unfreundlich rüber? Ja, das kann man so sagen. Aber sie ist, wie gesagt, neu. Ich schätze, sie will einfach alles besonders gut machen. Nun, wie dem auch sei, Autogramme... Fotos? Was darf sein? Also, zu einem Autogramm würde ich nicht Nein sagen, wenn es nicht so große Umstände macht. Ich habe noch nie einen so berühmten Star persönlich kennengelernt. Oh, wie ich sehe, habt ihr einen Aufpasser mitgebracht. Ist das euer Papa? Meiner. Und der hat euch wahrscheinlich auch in die Oper geschleift, oder? Kein Kommentar. Ja, also, es passiert nicht oft, dass so junge Leute die Oper besuchen. Aber genau darum geht es mir ja. Ich will mit meiner außergewöhnlichen Show Menschen aus allen Altersgruppen ansprechen. Welchen Namen darf ich auf das Autogramm schreiben? Glockner, Kommissar Glockner. Sie sind Polizist? Ja, Kriminalkommissar. Was ist denn jetzt los? Ist alles okay, Herr Mystique? Brauchen Sie vielleicht ein Glas Wasser oder so? Oder ein Stück Schokolade? Nein, alles in Ordnung. Ich bin nur etwas... Was hat er denn auf einmal? Keine Ahnung. Darf ich Sie mal etwas fragen? Ja, nur zu, junge Dame. Wir waren, um ehrlich zu sein, etwas überrascht, als wir die Show vorhin gesehen haben. Mein Papa hat erzählt, dass Sie ein großartiger Sänger sind und, ja... Gabi, ich bitte dich. Sie ist weg! Das ist ja... Aber Sie haben Ihre Assistentin doch gerade selbst weggeschickt. Ich spreche nicht von Raffaela. Ich spreche von meiner Stimme. Sie ist weg. Einfach weg. Ja, das könnte man so sagen. Es ist eine furchtbare Katastrophe. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Man hat sie mir gestohlen. Irgendjemand hat mir meine Stimme gestohlen. Wie bitte? Wie soll das denn gehen? Wie kann man denn eine Stimme stehlen? Ja. Es hat vor 2 Wochen angefangen. Wir waren noch mitten in den Endproben für die Show. Da kamen plötzlich diese Briefe. Briefe? Was für Briefe denn? Drohbriefe. Bösartige, gemeine Drohbriefe. Oh. Ja, wieso haben Sie das nicht der Polizei gemeldet? Ach, wenn Sie wüssten, wie oft ich seltsame Post von Fans bekomme. Wenn ich da jedes Mal die Nerven verlieren würde, bliebe mir gar keine Zeit mehr, mich meinem Gesang zu widmen. Diese neuen Briefe sind allerdings besorgniserregend. Dürfte ich sie mir mal anschauen? Oh, selbstverständlich. Den letzten habe ich bei mir. Hier, sehen Sie. Danke. Ich nehme dir alles, was du hast. Dein Geld, dein Ruhm, deine Stimme. Mhm. Oh, darf ich mal sehen? Mhm. Der Brief ist unterzeichnet mit OW. Zuerst habe ich das für einen geschmacklosen Scherz gehalten. Aber dann fing es an. Was denn? Meine Stimme wurde immer schlechter. Was? Ich traf keinen Ton mehr. Ich habe verschiedene Ärzte aufgesucht, aber niemand konnte mir helfen. Es ist ein Mysterium. Meine Sprechstimme klingt ganz normal, aber sobald ich singe... Naja, ihr habt es ja gehört. Haben wir. Ja, leider. Klößchen. Sie sollten wirklich die Polizei anschalten. Nein, auf keinen Fall. Das wäre der Todesstoß für die gesamte Produktion. Wir können uns so einen Skandal nicht erlauben. Ich hatte gehofft, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst und meine Stimme wie durch ein Wunder zurückkehrt. Aber bisher wurde es leider immer nur schlimmer. In der Presse wurde ich bereits zerrissen. Doch damit kann ich leben. Wenn jedoch die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, dann wird die Produktion gestoppt und viele Leute würden ihre Arbeit verlieren. Das ist wirklich sehr nobel von Ihnen. Die Oper ist mein Leben. Wirklich? Ich verdanke ihr alles. Und jetzt will ich etwas zurückgeben. Dieser Le Mystique ist zwar schon ein bisschen seltsam, aber er scheint ein gutes Herz zu haben. Und irgendwie tut es mir leid, was ihm da gerade passiert. Ja, mir auch. Wir sollten ihm helfen. Heißt das etwa das, was ich glaube, was es heißt? Darauf kannst du wetten. TKKG übernehmen den Fall. Ja. Was habt ihr gesagt? Nicht so wichtig. Und Sie haben mehrere von diesen Drohbriefen bekommen? Ja, ein 50 Dutzend. Könnten wir die anderen vielleicht auch mal sehen? Ja, warum nicht? Die sind allerdings nicht hier in der Oper, sondern in meiner Hotelsuite. Wenn Sie gestatten, dass ich einen Blick darauf werfe, könnte ich eventuell bei der Aufklärung behilflich sein, also quasi undercover. Wissen Sie was? Kommen Sie doch alle morgen Abend gegen 19 Uhr in meine Hotelsuite. Morgen findet ohnehin keine Vorstellung statt. Ich werde ein kleines Menü für uns ordern und dann zeige ich Ihnen die restlichen Briefe. Einverstanden? Einverstanden. Haben Sie gerade Menü gesagt? Ja. Na, was gibt's da noch lange zu überlegen? Und ob wir einverstanden sind, aber sowas von. Na klar. Alter Falter, das nenne ich mal einen echten Nobelschuppen. Ja, ist ganz nett. Und dass sie uns erlaubt haben, Oscar mit reinzunehmen. Was soll das denn heißen? Mein Oscar weiß schon, wie man sich benehmen muss. Auch in irgendwelchen Luxushotels. Nicht wahr, Oscar? Nachdem wir das nun auch geklärt hätten, sollten wir vielleicht mal anklopfen. Ja. Zimmer 511, die Präsidentensuite. Oh, alle Achtung. Es lebt sich anscheinend nicht schlecht als gefeierter Opernstar mit Sockenschuss. Löschen. Was denn? Nimm dir mal ein Beispiel an Oscar und benimm dich. Ich finde es sehr freundlich von Le Mystique, dass er uns alle zu sich einlädt. Ich bin mal gespannt, ob er immer noch seine alberne Maske trägt. Einen Augenblick, ich komme. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Da seid ihr ja. Und ihr habt auch noch einen kleinen vierbeinigen Freund mitgebracht. Allerliebst. Das ist Oscar. Freut mich sehr, Oscar. Ich bin Frank. Frank? Was ist denn aus Le Mystique geworden? Ach, der bin ich nur, wenn es um meinen Beruf geht. Jetzt und hier bin ich einfach nur Frank Hoffmann. Na, dann kommt mal rein in mein bescheidenes Reich. Von bescheiden konnte nun wirklich nicht die Rede sein. Die Kinder waren tief beeindruckt von der riesigen Luxussuite. Aber noch mehr beeindruckt waren sie von der Tatsache, dass der große Le Mystique sich ihnen doch tatsächlich ohne seine legendäre Maske zeigte. Naja, und dass der gefeierte Opernstar aussah wie ein ganz normaler Mann in den besten Jahren, mit kleinem Bauchansatz und einem ziemlich großen Leberfleck unter dem rechten Auge. Wenn ich euch dann gleich zu Tisch bitten darf, das Amuse-Gueule ist bereits serviert. Ja. Amuse, wie bitte? Was soll das denn sein? Das ist Französisch und bedeutet so viel wie Gruß aus der Küche. Ein kleiner Appetitanreger zu Beginn des Menüs sozusagen. Genau so ist es. Und in diesem Fall gibt es pochierte Entenleber auf gratiniertem Artischockenparfait an kristalliner Orangen-Kaktus-Jus. Okay. Bei Entenleber bin ich raus. Wahnsinn, sieht echt lecker aus. Ja, und sehr übersichtlich. Keine Sorge, das ist wie gesagt nur ein kleiner Appetitanreger. Die anderen fünf Gänge fallen deutlich üppiger aus. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Boah, Appetit, wie meine Mama immer sagt. Guten Appetit. Das Fünf-Gänge-Menü zog sich endlos in die Länge. Und so richtig begeistert waren TKKG, um ehrlich zu sein, nicht von den ziemlich exotischen Kreationen, die ihnen von mehreren sehr höflichen, aber auch sehr reserviert wirkenden Kellnern kredenzt wurden. Alle atmeten erleichtert auf, als sie endlich auch das besonders merkwürdig schmeckende Dessert verdrückt hatten. Hat was. Wow, das war echt ganz schön lecker. Also zumindest die vegetarischen Gänge. Ja, mal was anderes, würde ich sagen. Ja. Ja. Sehr speziell. Vielleicht sollten wir nun einen Blick auf die Drohbriefe werfen. Aber natürlich, ich habe sie hier. Bitte sehr. Danke. Ganz gewöhnliche weiße Umschläge, auf denen vorne Le Mystique steht. Und inhaltlich unterscheiden sich die Briefe auch nicht voneinander. Ich werde dir alles nehmen, was du hast, dein Geld, dein Ruhm, deine Stimme. Unterschrieben mit O.W. O.W. Wer könnte das wohl sein? O.W.? Ich habe leider nicht die blasseste Ahnung. Darf ich mir die Umschläge und die Briefe mal ansehen, Herr Glockner? Ja, klar, Karl, hier. Herr Hoffmann? Bitte, Frank reicht völlig. Frank, na schön. Haben Sie irgendwelche Feinde, Frank? Gibt es Personen, die einen Grund haben könnten, Ihnen zu schaden? Da muss ich überlegen. Vielleicht jemand aus der Oper? Es gab tatsächlich mal jemanden, Vor vielen Jahren in Paris, wo ich Gesang studiert habe, da gab es einen Mitstudenten. Sein Name war Anton Wichmüller, soweit ich mich erinnere. Wichmüller. Mhm. Und Sie und dieser Wichmüller konnten sich nicht leiden? Ich kannte ihn kaum. Ich war damals bereits mit einer wundervollen Gesangsstimme gesegnet und wurde schnell zum Jahrgangsbesten. Das hat natürlich Neid bei einigen Mitstudenten ausgelöst. Und dieser Wichmüller, der war neidisch auf Ihr Talent? Neidisch ist gar kein Ausdruck. Am liebsten hätte er wahrscheinlich mit mir die Körper getauscht. Oh. Er war wie besessen von mir. Je erfolgreicher ich wurde, desto aufdringlicher wurde er. Was? Hat mich permanent mit nächtlichen Telefonanrufen bedrängt. Also das klingt ganz schön verdächtig. Wann haben Sie denn das letzte Mal von ihm gehört? Oh, das ist mittlerweile Jahre her. Ich glaube, er hat irgendwann ein Tonstudio hier in der Nähe aufgemacht. Mhm. Und seitdem, zum Glück, das Interesse an meiner Person verloren. Ein harmloser Verrückter, würde ich sagen. Verrückt vielleicht, aber harmlos? Wie meinst du das, Karl? Wenn diese Briefe hier doch von ihm stammen sollten, sind sie vielleicht nicht ganz so harmlos, wie sie aussehen. Die Briefe können gar nicht von ihm sein. Der Typ heißt Anton Wichmüller. Aber die Initialen hier lauten OW und nicht AW. Könnte eine Art Täuschungsmanöver sein. Aber kein besonders originelles. Sonst hätte er sich für Wichmüller ja auch einen anderen Buchstaben einfallen lassen können. Ja, hast recht. Im Moment geht es auch nicht so sehr darum, wer die Briefe verschickt hat, sondern wie sie verschickt worden sind. Stimmt. Mit der Post würde ich mal messerscharf kombinieren? Hm. Oder hatten Sie in letzter Zeit häufiger Besuch von irgendwelchen Brieftauben, Herr Hoffmann? Sehr witzig, Klößchen. Siehst du auf den Umschlägen vielleicht eine Briefmarke? Nö. Dann also Brieftauben. Herr Hoffmann, Frank, wie sind die Briefe denn nun zu Ihnen gekommen? Nun, meine persönliche Assistentin legt mir meine Post immer in die Garderobe. Aha. Ungeöffnet? Ja, natürlich ungeöffnet. Hat außer Ihrer Assistentin noch jemand Zugang zu Ihrer Garderobe? Nur das Reinigungspersonal. Okay. Und als Sie diese Umschläge hier geöffnet haben, ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Naja, ich musste nach dem Öffnen immer ziemlich stark husten. Und mit jedem weiteren Umschlag, den ich geöffnet habe, ist meine Stimme immer schlechter geworden. Bingo! Dann weiß ich vielleicht, wie unser mysteriöser Stimmendieb das angestellt hat. Ja? Mach's nicht so spannend, Karl. Welche Vermutung hast du? Den endgültigen Beweis habe ich erst, wenn ich mir die Umschläge zu Hause unter dem Mikroskop angeschaut habe. Aber die kleinen Staubkörner, die hier überall hängen geblieben sind, wo man den Umschlag zuklebt, sind vielleicht keine harmlosen Staubkörner. Sondern? Du meinst, das könnte irgendein Zeug sein, das sich beim Einatmen auf die Stimmbänder von Herrn Hoffmann gelegt hat? Und... Das wäre ja... Schnell weg mit dem Umschlag, Karl! Sonst verlierst du womöglich auch noch die Stimme! Keine Panik, Klößchen. Die Wirkung ist durch das Öffnen der Umschläge bereits verflogen. Oh. Bist du sicher? Hoffentlich reichen die winzigen Rückstände aus, um rauszukriegen, worum es sich bei der Substanz gehandelt hat. Also, ich will nichts ausschließen, aber als nächstes würde ich erstmal gerne erfahren, was Ihre neue Assistentin zu diesen Briefumschlägen zu sagen hat. Naja, also... Dürfen wir da dabei sein, Papi? Nein, Gabi. Das ist Polizeiarbeit. Und ich möchte nicht, dass ihr euch weiter in diesen Fall einmischt. Das könnte gefährlich werden. Aber wieso denn einmischen? Ich würde einfach nur so gern nochmal in die Oper. Was? Dein Ernst? Na, weil es uns doch gestern allen so großen Spaß gemacht hat. Was? Oder, Jungs? Ja. Schon ein... Oh. Doch. Ein bisschen, ja. Das war das tollste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten, Papa. Bitte, bitte, bitte. Können wir nochmal hin? Also, ich weiß nicht. Sind die Vorstellungen nicht schon ausverkauft? Na, so einen Eifer lobe ich mir, Kinder. Finde ich ganz unglaublich, dass ihr euch so sehr für die gehobenen Künste interessiert. Aber immer doch. Ja, unglaublich finde ich das allerdings auch. Es war wirklich ein wundervolles Erlebnis. Bis auf meinen nicht ganz so wundervollen Gesang... Gib es ruhig zu. Naja, so schlimm passt nun auch wieder nicht. Och, du bist eine zauberhafte kleine Lügnerin. Aber ich sage euch was, Kinder. Wenn ihr das wirklich wollt, dann bekommt ihr für die morgige Vorstellung Freikarten von mir. Wie klingt das? Ach. Das klingt einfach nur spitze. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Bitte, Frank. Danke, Frank. Wir freuen uns schon total auf morgen Abend. Ich kann's kaum erwarten. Tim. Immer wieder gern. Bis morgen. Vielen Dank auch, Gabi. Was soll denn der Quatsch? Willst du dir diesen Horror allen Ernstes noch ein zweites Mal antun? Mann, Klößchen, das war doch nur Show. Hä? Ich will nicht, dass Papa sich Sorgen macht. Und wir müssen dringend noch mal mit dieser Raffaela sprechen. Oh, puh. Das heißt, du willst gar nicht in die Oper? In die Oper schon. Aber nicht in die Vorstellung. Und auch nur, um diesen Fall zu lösen. Ah, verstehe. Ganz schön clever. Kennst mich doch. Le Mystique hatte Wort gehalten. Am nächsten Abend lagen tatsächlich 4 Freikarten für TKKG an der Theaterkasse bereit. Im Foyer des Opernhauses wimmelte es auch diesmal wieder von sektschlürfenden, aufgetakelten Besuchern. Entweder hatte es sich noch nicht herumgesprochen, dass der Hauptdarsteller der Show ein riesiger Flop war, oder die Leute waren gerade deshalb gekommen, um hautnah dabei zu sein, wie sich ein gefeierter Star nach Strich und Faden blamierte. Gleich beim Ertönen des ersten Gongs schlichen die Kinder unauffällig zu der Tür, die direkt zur Hinterbühne führte. Psst, kein Mucks, Leute. Wir wollen doch nicht, dass uns jemand entdeckt. Was war das denn? Habt ihr das auch gehört? Gabi, willst du uns vielleicht was sagen? Ja gut, ich geb's ja zu. Ich hab Oskar in der großen Handtasche reingeschmuggelt. Was? Ich find's einfach unfair, dass Hunde nicht mit in die Oper dürfen. Und außerdem hat Oskar doch die beste Spürnase von uns allen. Wo du recht hast, hast du recht. Genau. Was wären TKKG schon ohne ihren Oskar? Rein gar nichts. Apropos Spürnase. Hast du eigentlich schon irgendwas über diese verdächtigen Staubkörner auf den Briefumschlägen rausfinden können, Karl? Nein, leider noch nicht. Obwohl ich die halbe Nacht über mein Mikroskop hing. Heute vor der Schule habe ich die Umschläge dann aufs Polizeirevier gebracht und Kommissar Glockner gebeten, sie im Labor näher untersuchen zu lassen. Die haben da ja ganz andere Möglichkeiten als ich bei mir in meinem kleinen Kämmerlein. Mach dir nichts draus, Karl. Du bist trotzdem genial. Lass sie mal einer an. Was habt ihr denn hier verloren? Oh, hallo, Raffaela. Hi. Wir haben Freikarten geschenkt bekommen von Herrn Hoffmann. Vom großen Le Mystique, wollte ich sagen. Genau. Ach, ist das so? Und was treibt ihr denn hier hinter der Bühne? Naja, wir haben uns irgendwie verlaufen. Ihr wollt mich wohl für dumm verkaufen. Und was ist das? Ist das etwa... Das ist Oskar, mein Cocker Spaniel. Der liebt Opernmusik über alles. Ja, vor allem Verdi. Sehr witzig. Hunde sind hier im Haus strengstens untersagt. Ich werde euch jetzt umgehend zu deinem Vater bringen und ein ernstes Wort mit ihm... Kommissar Glockner ist immer noch hier? Seit Stunden! Er löchert die Darsteller und das Team schon den ganzen Tag mit Fragen zu irgendwelchen Briefen, die Le Mystique bekommen haben soll. Und wo ist Papi jetzt gerade? In der Garderobe des großen Meisters. Er wollte unbedingt noch etwas mit ihm besprechen. So kurz vor der Vorstellung. Ausgesprochen unsensibel. Hat er auch schon mit Ihnen gesprochen? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Le Mystique hat uns verraten, dass sie die Einzige sind, die Zugriff auf seine Garderobe hat. Und auf seine Post. Mhm. Und wenn schon. Ich bin schließlich seine Assistentin. Es gehört zu meinen Aufgaben, ihm seine Fanpost zu bringen. Und dass unter der Fanpost auch verdächtige Drohbriefe waren, ist Ihnen also nicht aufgefallen? Mhm. Wie denn, du Schlauberger? Ich öffne die Briefe doch nicht, sondern lege sie dem Meister nur in die Garderobe. Ich habe jetzt genug von euren ungeheuerlichen Unterstellungen. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich arbeite mir jeden Tag 24 Stunden lang den Rücken krumm, damit mein Boss zufrieden mit mir ist und mich nicht einfach sang- und klanglos feuert. Wie meine Vorgängerin. Aber bekomme ich auch nur ein einziges, winziges Dankeschön dafür? Nein! Ganz im Gegenteil. Ich muss mich von ihm beschimpfen und rumkommandieren lassen, Tag für Tag. Abend für Abend! Es tut uns leid. Wir wollten nicht, dass Sie sich so aufregen. Schon gut. Vergesst es einfach. Und jetzt raus mit euch! Ich habe noch jede Menge Arbeit auf dem Zettel. Oh je, es ist schon nach 19 Uhr. Ich muss dringend los, sonst kriege ich richtig Ärger. Kommt schon, mir nach. Ich bringe euch nach draußen. Und die Vorstellung? Wir haben Freikarten. Für die erste Reihe. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen. Genau. Guter Versuch, Kleiner. Aber ich glaube dir kein Wort. Niemand schaut sich dieses Elend freiwillig zweimal an. Und jetzt los. Oder soll ich den Sicherheitsdienst rufen? Den Kindern blieb nichts anderes übrig, als Raffaela durch den Hinterausgang des Opernhauses hinaus auf die Straße zu folgen. Sie beobachteten, wie die gestresste Assistentin sich auf ein Fahrrad schwang und einfach davonrauschte, was schon ziemlich verdächtig war, so kurz vor Beginn der Vorstellung. Ohne zu zögern stiegen TKKG ebenfalls auf ihre Räder und nahmen die Verfolgung auf. Nicht so schnell, Leute! Tritt mal in die Pedale, Klößchen. Sonst verlieren wir sie noch. Ja! Die Dame scheint es ganz schön eilig zu haben. Wo will die nur so kurz vor Showbeginn noch hin? Gute Frage. Und ihr glaubt wirklich, dass sie etwas mit dieser Sache zu tun hat? Ich finde schon, dass sie ziemlich verdächtig wirkt. So wie sie eben ausgerastet ist. Aber was hätte sie denn davon, Le Mystiques Stimme zu ruinieren? Dann würde sie ja erst recht ihren Job verlieren. Na, ihr habt sie doch gehört. Der tolle Meister behandelt sie offenbar wie den letzten Fußabtreter. Muss ganz schön hart für sie sein. Ihr denkt, dass sie sich rächen will? Könnte durchaus sein. Wartet mal, Leute. Sie hat angehalten. Ja, bei dem Pizzaladen da vorne. Pizza. Das wäre jetzt nicht das Verkehrteste. Du denkst auch immer nur an das eine Klößchen. Seht mal, sie hat 2 XXL-Pizzen abgeholt. Oh, die Glückliche. Sie lädt die Pizzen auf ihr Fahrrad und fährt weiter. Wo will sie nur hin? Das werden wir jetzt herausfinden. Los, weiter geht's. Ja. Die Kinder verfolgten Raffaela in einen ziemlich heruntergekommenen Teil der Stadt, wo sie dann endlich vor einem alten, baufälligen Haus anhielt und mit den beiden Pizzen durch eine knarrende Tür in der Bruchbude verschwand. Seht ihr, was ich sehe, Leute? Das ist ein Tonstudio. Und hier an der verrosteten Klingel steht auch der Name des Besitzers. Wichmüller-Studios. Oh. Anton Wichmüller. Oh. Das war doch der Name des Mitstudenten von Le Mystique. Oh. Damals in Paris. Ja. Der so eifersüchtig auf ihn war. Meinst, dass das derselbe ist? Darauf würde ich 2 XXL-Pizzen verwetten. Ich auch. Moment. Ach, guck mal, Leute. Ich habe mal eben schnell diese Gesangsschule in Paris im Internet gecheckt und die Abschlussklasse von damals gefunden. Aber man sieht ja kaum was. Hey, ja, ist alles verpixelt. Ja, das Netz hier ist leider nicht so gut. Darum laden die Fotos nicht. Aber seht euch das hier an. Hier steht der volle Name von Anton Wichmüller. Olaf Anton Wichmüller. O. W. Das gibt's doch nicht. Die gleichen Initialen wie auf den Drohbriefen. Ja. Moment mal, ich komme nicht ganz mit. Soll das heißen, dass dieser Olaf Anton Wichmüller Le Mystique die Briefe geschickt hat? Mhm. Bingo. Und diesem Typen gehört dieses Tonstudio? Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass wir der Sache noch weiter auf den Grund gehen werden. Obwohl der Schuppen echt gruselig aussieht. Bingo! Und ihr verlangt natürlich von mir, dass ich zusammen mit euch da reingehe. Bingo! Oh, was sonst? Ich hab's geahnt. Tröste dich, Klößchen, ich muss ja auch mit. Auch wenn Klößchen ein mulmiges Gefühl dabei hatte, folgte er seinen Freunden durch die unverschlossene Vordertür in das furchteinflößende Tonstudio. In einem langen, schwach beleuchteten Gang konnten die Kinder kaum die Hand vor Augen sehen. Klößchen hat recht. Es ist echt mega gruselig hier. Und von Raffaela keine Spur. Aber die muss hier irgendwo stecken. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hört ihr das? Schon wieder Pizza, echte? Das kommt von da hinten, wo das rote Schild über der Tür leuchtet. Was steht da drauf? Achtung, Aufnahme. Seltsam. Kommt, wir schauen uns das mal genauer an. Pizza kommt mir langsam aus dem Ohren raus. Lass dir gefälligst mal was anderes einfallen. Eine schöne Currywurst mit Pommes oder so. Oh, der Pizzaladen liegt aber nun mal direkt auf dem Weg. Ich habe keine Zeit, hier durch die Stadt zu fahren. Aber mit wem redet sie denn da? Das versuche ich gerade rauszufinden. Kannst du durch das Schlüsselloch irgendwas erkennen, Tim? Neben Raffaela steht so ein dicker Typ. Der sieht ganz schön fies aus. Ist das vielleicht dieser Wichmüller? Vorsicht, geht in Deckung, Leute. Der Typ bewegt sich auf die Tür zu. Ich muss hier sowieso mal raus. Krieg langsam Studio-Koller. Halt du die Stellung, ich bin in einer Stunde zurück. Aber das war nicht die Abmachung, Wolle. Ich pfeif auf die Abmachung. Also wirklich? Wochenlang nur Pizza. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Da bist du doch bekloppt von. Ich glaube, ich krieg einen Föhn. Puh, er ist weg. Sie ist jetzt allein da drin. Dann knöpfen wir sie uns doch mal vor. Hey! Was treiben Sie hier mit diesem fiesen, Drohbriefe schreibenden Wichmüller? Was macht ihr denn hier? Wir sind Ihnen gefolgt und haben Sie auf frischer Tat ertappt. Mhm. Auf frischer Tat? Jetzt spielen Sie bloß nicht das unschuldige Unschuldslämpchen. Sagen Sie uns sofort, was hier vor sich geht. Was machen Sie in diesem Tonstudio mit diesem seltsamen Typen? Und das, obwohl Sie eigentlich in der Oper sein sollten. Genau. Ich schätze, es würde Le Mystique gar nicht gefallen, wenn wir ihm von ihrem kleinen Date mit diesem Currywurst-Fan hier erzählen würden. Aber Le Mystique hat mich doch selbst hierher geschickt. Was? Ich kann das nicht mehr länger ertragen. Diese völlig absurden Sonderwünsche von einem durchgeknallten Opernstar. Moment mal. Von welchen Sonderwünschen sprechen Sie? Na, zum Beispiel davon, dass ich, seit ich eingestellt wurde, jeden Abend hier in dieser Bruchbude vorbeifahren und 2 Portionen Essen ausliefern soll. 2 Portionen? Ist dieser Wichmüller etwa so verfressen? Was redet ihr denn dauernd von irgendeinem Wichmüller? Der Dicke heißt Wolle. Hä? Ich habe keine Ahnung, warum der hier seit Tagen haust. Oder warum ich ihm jeden Abend 2 Portionen Essen vorbeibringen muss. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich mache einfach nur das, was mein Boss mir aufträgt. Auch wenn es mir noch so verrückt und unsinnig erscheint. Ich brauche diesen Job und darf ihn auf keinen Fall verlieren. Leute, das solltet ihr euch dringend anschauen. Was ist denn, Karl? Ich hatte doch vorhin diese Pariser Gesangsschule auf dem Handy gecheckt, auf der Le Mystique und Wichmüller studiert haben. Ja und? Inzwischen sind die Jahrgangsfotos auf der Homepage geladen. Guckt es euch einfach selber an. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde irre. Das ist das Jugendfoto von Olaf Anton Wichmüller. Aha. Der jahrelang völlig besessen von Le Mystique gewesen ist. Und er sieht genauso aus wie Frank Hoffmann, alias Le Mystique. Er hat auch genau denselben Leberfleck unterm rechten Auge. Na, so ein Zufall aber auch. Hä? Der Kerl, der sich als Frank Hoffmann ausgibt, ist in Wahrheit Olaf Anton Wichmüller. Aber wer ist dann der richtige Frank Hoffmann? Ja. Und vor allem, wo ist er? Hey, Oskar scheint irgendwas entdeckt zu haben. Er ist ja völlig aus dem Häuschen. Oskar schnüffelte wie wild an einer alten Gesangskabine herum. Lasst uns mal nachsehen, was da drin ist. Ja. Mist, da ist ein Vorhängeschloss dran. Da muss irgendwas drin versteckt sein. Oder irgendwer. Aus dem Weg! Tim schnappte sich kurzerhand einen der alten Mikrofonständer, die überall in dem Studio herumstanden, und schlug mit Wucht auf das Vorhängeschloss an der Tonkabine ein. Das Schloss ging zu Bruch und die Tür ließ sich ganz leicht öffnen. Den Kindern und Raffaela blieb die Spucke weg, als sie den völlig verwahrlosten Mann sahen, der auf dem Boden der Kabine kauerte und sie mit panischem Blick ansah. Tut mir nichts! Bitte, bitte! Lasst mich einfach nur in Ruhe! Was ist das denn? Keine Angst! Wir haben nicht vor, Ihnen irgendwas zu tun. Nein! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Sie sehen echt ganz schön mitgenommen aus. Geht es Ihnen einigermaßen gut? Gut? Gut? Natürlich geht es mir nicht gut. Oh je. Ich werde hier seit Tagen gefangen gehalten und kriege ausschließlich kalte Pizza zu essen. Oh. Das tut mir leid, wenn ich geahnt hätte, dass... Schon okay, Raffaela. Das konnten Sie unmöglich ahnen, dass hier jemand eingesperrt ist. Moment mal. Wer genau sind Sie denn eigentlich, wenn man mal fragen darf? Wer ich bin? Ich bin Frank Hoffmann. Oh. Aber die meisten kennen mich unter meinem Künstlernamen Le Mystique. Donnerwetter. Was? Sie sind der berühmte Le Mystique? Heißt das etwa, dass ihr mich kennt? Nicht wirklich. Naja. Naja, wir dachten, dass wir sie kennen. Also, wir kennen jemanden, der sich als Le Mystique ausgibt. Das ist dieser unmögliche, von Neid zerfressene Wichmüller. Der hat mir das angetan. Sie meinen Olaf Anton Wichmüller, der mit Ihnen zusammen die Gesangsschule in Paris besucht hat? Genau jener. Der Mann ist komplett wahnsinnig. Kurz bevor die Endproben zu unserer neuesten Show begonnen haben, hat er mir aufgelauert, mich gefesselt und hierhin verschleppt. In dieses verdreckte, staubige Loch. Ihr müsst echt dringend mal durchgesaugt werden. Ja, wirklich. Es ist die reinste Zumutung. Und dann noch dieser schreckliche Wolle, der mich bewacht, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Er lässt mich nur jeden Abend kurz zum Essen aus dieser winzigen Tonkabine raus. Und wenn ich dringend mal ein Geschäft erledigen muss, es ist ein absoluter Albtraum. Das glaube ich. Das ist ja der Horror. Aber der ist jetzt vorbei. Zum Glück haben wir sie hier gefunden. Das heißt, eigentlich hat Oskar sie gefunden. Oh, vielen, vielen Dank, kleiner Oskar. Es freut mich riesig, deine Bekanntschaft zu machen. Und eure natürlich auch. Mit wem habe ich denn eigentlich das große Vergnügen? Wir sind TKKG. Ich bin Tim. Karl. Klößchen. Und ich bin Gabi. Ja, alles klar. Und wer ist diese junge Dame dort? Ich? Oh, ich bin ihre persönliche Assistentin. Also eigentlich die von Le Mystique, aber das sind ja Sie. Also ich bin... Naja, Sie haben mich doch eingestellt, nachdem Sie Ihre alte Assistentin gefeuert haben. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Ach. Eine bessere Assistentin als Beate hätte ich mir gar nicht wünschen können. Nein, ich habe Sie ganz sicher nicht gefeuert. Oh, naja, dann... Dann muss das der falsche Mystique gewesen sein. Wichmüller hat Ihre langjährige Assistentin entlassen, damit sie seinen durchtriebenen Plan nicht auffliegen lassen kann. Sie hätte ihn ja vermutlich easy enttarnen können. Oh nein, wenn Sie der richtige Le Mystique sind... Dann sitzt der Falsche in diesem Augenblick zusammen mit Gabis Vater in der Garderobe. Mist! Oh. Und wenn mein Papi dem Betrüger auf die Schliche gekommen ist, wird der ihn ganz bestimmt nicht einfach so davonkommen lassen. Oh, nee. Wir müssen sofort zurück in die Oper. Ja. Ja, los! Die Frage ist nur, wie? Mit den Rädern sind wir viel zu langsam. Dann nehmen wir doch einfach den alten Lieferwagen vom dicken Wolle. Das hier sind die Autoschlüssel. Oh, gut. Geniale Idee, Raffaela. Ab in die Oper. Während Raffaela Wolles alte Klapperkiste mit quietschenden Reifen und in einem Affenzahn Richtung Opernhaus lenkte, unterhielt sich Kommissar Glockner immer noch mit dem falschen Le Mystique in dessen Garderobe. Vorsicht, sehr heiß, aber auch sehr lecker. Frischer Ingwertee, ein Muss für uns Sänger. Hier, bitte. Ja, danke, vielen Dank. wirklich ausgezeichnet. Geht es Ihrer Stimme denn inzwischen etwas besser? Ich fürchte, nein. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun soll. So etwas habe ich in meiner gesamten Laufbahn nicht erlebt. Aber wie heißt es so schön? Jede Krise heißt auch Chance. Ich war so lange gesegnet mit einer goldenen Kehle. Das Glück ist mir praktisch zugeflogen. Doch jetzt wird mir klar, dass ich dieses Geschenk nie wirklich zu schätzen wusste. Mhm. Ich musste sozusagen erst jemand anderes werden, um das zu erkennen. Schon komisch, finden Sie nicht? Ja, wirklich komisch. Mhm. Aber es gibt noch etwas anderes, was auch ziemlich komisch ist. Ich habe mir erlaubt, die Drohbriefe in unserem Labor untersuchen zu lassen. Und hier ist auch schon der Bericht. Ach, wirklich? Ja, er ist äußerst interessant. Inwiefern? Die Tests haben nichts ergeben. Rein gar nichts. Nun, ich würde sagen, rein gar nichts ist doch alles andere als äußerst interessant. Ja, das habe ich zuerst auch gedacht, aber... Dann ist mir etwas aufgefallen. Wollen Sie mal selbst in die Akte schauen? Ja, wieso nicht? Hier, fangen Sie. Ja, hoppala. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Es ist so, wie Sie gesagt haben. Nichts Auffälliges. Da lag der neunmal kluge Bengel ja offensichtlich mit seiner Theorie über dubiose Substanzen meilenweit daneben. An den Umschlägen waren, laut Bericht, nur stinknormale Staubkörner. Der neunmal kluge Bengel, wie Sie ihn nennen, heißt Karl und ist einer der cleversten Jungs, die ich kenne. Auch der cleverste Junge kann sich mal irren. Nicht wahr? Ja, sicher. Karl kennt sich besonders gut mit technischen und wissenschaftlichen Dingen aus. Dabei übersieht er gelegentlich ganz alltägliche Kleinigkeiten, die dabei helfen können, einen Fall zu lösen. Ach, und welche Kleinigkeiten wären das zum Beispiel? Naja, dass Sie Rechtshänder sind. Wow, das ist natürlich eine sensationelle Entdeckung, die Sie da gemacht haben. Glückwunsch, Herr Kommissar. Als ich Ihnen eben den Laborbericht zugeworfen habe, haben Sie ihn reflexartig mit der rechten Hand aufgefangen. Ja, und? Und als ich Sie gestern Abend in dieser Garderobe um ein Autogramm gebeten habe, haben Sie es mit der rechten Hand unterschrieben. Also ich muss sagen, Ihr Scharfsinn beeindruckt mich wirklich ganz außerordentlich. Das Lachen wird Ihnen gleich vergehen, glauben Sie mir. Ach ja, da bin ich aber mal gespannt. Ich habe mir altes Videomaterial von Le Mystique im Internet angesehen. Aufnahmen, wie er Autogramme gibt. Und obwohl er immer eine Maske trägt, ist eine Tatsache nicht von der Hand zu weisen. Er ist Linkshänder. Oh. Und Sie sind es nicht. Und deswegen sind Sie auch nicht Le Mystique, sondern ein Betrüger. Die Frage lautet, wer sind Sie? Was spielt das für eine Rolle, wer ich bin? Ich bin Le Mystique und ich habe vor, das auch weiterhin zu bleiben. Ich fürchte, das kann ich leider nicht zulassen, Herr... Wichtmüller. So haben Sie mich damals auf der Gesangsschule genannt. Wichtmüller, der kleine, unbedeutende Wicht, der niemals so brillant sein wird wie der, ach, so tolle Le Mystique. Aber jetzt habe ich es Ihnen allen gezeigt. Jetzt stehe ich nämlich da vorne im Rampenlicht, Abend für Abend. Was haben Sie mit dem echten Le Mystique gemacht? Wo ist der? Und... Wenn Sie jetzt gestehen, dann können... Was haben Sie denn, Herr Glockner? Oh. Geht es Ihnen nicht gut? Oh, mir ist auf einmal ganz schwindelig. Haben Sie sich vielleicht den Magen verdorben? Das haben Sie mir in den Tee gemischt. Vielleicht vertragen Sie ja einfach keinen Ingwertee. Sie werden nicht... damit durchkommen. Und wer sollte mich daran hindern? Sie vielleicht? Daraus wird wohl nichts, Herr Kommissar. Ich werde gleich daraus auf die Bühne gehen und mein Publikum bezaubern, während Sie hier ein kleines Nickerchen halten. Und nach der Vorstellung überlege ich mir dann in aller Ruhe, was ich mit Ihnen anstellen werde. Sie sind ja vollkommen wahnsinnig. Lassen Sie mich sofort. So. So ist es gut. Nicht dagegen sträuben, Herr Kommissar. Schlafen Sie schön und süße Träume. Als Kommissar Glockner verzweifelt dagegen ankämpfte, in einen tiefen Schlaf zu fallen und der falsche Le Mystique währenddessen fröhlich pfeifend begonnen hatte, sich für seinen Auftritt umzuziehen, waren TKKG, Raffaela und der echte Mystique auf der Hinterbühne angekommen und versuchten vergeblich, die Garderobentür mit Raffaelas Schlüsselkarte zu öffnen. Das gibt's doch gar nicht. Dieser Wichmüller muss den Code geändert haben. Oh nein. Die Tür lässt sich einfach nicht öffnen. Auch das noch. Die Vorstellung beginnt doch in weniger als 15 Minuten. Dann muss der Kerl ja rauskommen. Aha. Wir brauchen nur so lange zu warten. Und wenn es dann schon zu spät ist? Wer weiß, was er meinem Papi antun wird. Nein, wir müssen da irgendwie reinkommen. Und zwar auf der Stelle. Ja. Die große Frage ist nur, wie? Aufbrechen kann man die Tür nicht. Ich habe leider keine Idee, was wir tun sollen. Ich auch nicht. Aber ich! Und was, Klößchen? Mir nach, Leute. Ich weiß, wie wir den Kerl da rausholen können. Kommt! Bin ich aber gespannt. Ja. Wo will er denn nur hin? Kein Schimmer. Aber Hauptsache, er hat einen Plan, wie wir Gabis Papa retten und Wichmüller endgültig das Handwerk legen können. Den hatte Klößchen. Und ich kann euch sagen, der Plan war absolut genial. Respekt, Klößchen. Das ist einer der genialsten Einfälle, die du jemals hattest. Naja, doch, echt? Hätte glatt von mir kommen können. Also ich bin ja sonst nicht auf den Kopf gefallen, aber so richtig blicke ich gerade nicht durch. Was sollen wir denn hier auf der Unterbühne? Wir befinden uns jetzt direkt unter meiner Garderobe. Die Falltür! Psst. Die Falltür, die sich im Boden der Garderobe befindet. Sobald dieser fiese Betrüger auf sie drauftritt, müssen wir nur an der Strippe hier ziehen und rums! Oh Mann, das ist wirklich ein mega genialer Einfall, Klößchen. Dass du dich daran noch erinnert hast? Danke. Ja, aber wir müssen jetzt alle mal kurz die Luft anhalten, damit wir hören können, was da oben in der Garderobe abgeht. Exakt. Und vor allem, wann der Kerl sich direkt auf der Falltür befindet, damit wir ihn hier nach unten befördern können. Also pst, Leute. Nun machen Sie es mir doch nicht so still, Kommissar. Lassen Sie die Eltern kommt zu her. Und Achtung. Einfach fallen. Jetzt! Das war ein starker Auftritt. Das hat er sich wohl anders vorgestellt. Autsch, hat das etwa weh getan? Tja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Zu Hause, Herr Glockner. In Ihrem gemütlichen Bett. Papi, endlich bist du wieder wach. Wie fühlst du dich denn so? Gabi? Oskar? Seid ihr das? Ja, Papi. Es ist alles gut. Tim, Karl und Klößchen sind auch da. Hallo. Guten Abend. Hallo. Oh, ihr riecht es ja total lecker nach... Gemüsesuppe. Die habe ich ganz allein für dich gekocht, Papi. Weil Mama ja immer noch bei Omi ist. Wie geht es deiner Oma denn eigentlich, Gabi? Die hat zwar immer noch ein Gipsbein, aber damit humpelt sie schon wieder quietschfidel in ihrer Wohnung herum. Zum Glück. Oh, ich muss dann auch mal wieder. Ob das so eine gute Idee? Nix da, Papi. Du bleibst noch schön liegen und ruhst dich aus. Wir haben hier alles im Griff. Genau. Und den Fall haben wir übrigens auch für Sie gelöst, Herr Glockner. Tja. auf TKKG ist eben Verlass. Ja, aber... Deine Kollegen haben diesen Wichmann, also den unechten Le Mystique, noch gestern Abend hinter Schloss und Riegel gebracht. Und seinen Handlanger, der den echten entführten Le Mystique in diesem verdreckten Tonstudio bewacht hat, auch. In dem Tonstudio hat Wichmüller übrigens auch die Drohbriefe verfasst. Deshalb klebten so viele Staubkörner an den Umschlägen. Ja, Saustall. Und das habt ihr alles ganz allein herausgefunden? Naja, ein bisschen Hilfe hatten wir schon. Oh ja. Ist ja schon gut, Oskar. Ohne dich und deine super Spürnase hätten wir Herrn Hoffmann ganz sicher nicht gefunden. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber... Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Oh je. Papi, darf ich vorstellen, wir haben Besuch. Das ist Frank Hoffmann, der echte Le Mystique, höchstpersönlich. Wow, das ist ja... Meine Güte, also... Das ist aber wirklich eine Ehre, dass Sie... Ich bitte Sie, Herr Glockner. Ich habe Ihnen und Ihren kleinen Detektiven viel zu verdanken. Ach, was sage ich, ich habe euch alles zu verdanken. Ihr habt mich gerettet. Und dieses pfiffige Kerlchen natürlich. Mein kleines Dankeschön kann euren ungeheuren Einsatz in keiner Weise aufwiegen, aber vielleicht bereitet es euch zumindest ein klein wenig Freude. Tirili, tirila, Freikarten für die Opera. Oh, okay. Fantastisch. Wow. Das ist... Das ist echt eine tolle Überraschung als Dankeschön, Herr Hoffmann. Danke. Danke. Ja, toll. Oh, vielen Dank. Oh, gern geschehen. Die Freikarten sind für euch alle zeitlich unbegrenzt und auch Oskar darf mit rein. Ihr könnt also jederzeit kostenlos in die Oper gehen, so oft ihr wollt. Oh, das... wäre echt nicht nötig gewesen. Nein, wirklich nicht. Oh, doch, doch, doch. Ich stehe tief in eurer Schuld. Leider muss ich nun schon wieder los. Es findet noch eine kleine Probe für die heutige Vorstellung statt. Vielleicht sehen wir uns ja danach in meiner Garderobe auf ein Tässchen Ingwertee. Also, wenn ich ehrlich sein soll, auf Ingwertee kann ich momentan ganz gut verzichten. Und ich auf Operngeträllere. Klößchen. Kein Problem. Es muss ja auch nicht gleich heute Abend sein. Die Freikarten sind, wie gesagt, auf unbegrenzte Zeit gültig. Also, bis ganz bald. Wir sehen uns. Ja, bestimmt. Tschüss. Bis bald. Danke nochmal. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein unheimlich netter Kerl, dieser echte Le Mystique. Ja, und er... kann wirklich richtig toll singen. Oh ja. Tirili, tirila, Freikarten für die Opera. Klößchen. Ich wusste ja gar nicht, dass du so ein begnadeter Sänger bist. Ach ja, finden Sie? Ich glaube eher, dass Papi immer noch ein bisschen benebelt ist. Sonst würde er das anders sehen. Sehe ich genauso. Absolut. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, jam, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oskar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lisa Ohm, Peter Kämpfe, Michael Bideller, Douglas Welbert, Merete Brettschneider, Peter Kirchberger und Robin Brosch. Buch